Wir arbeiten unser ganzes Leben und dann kommen wir nach Hause nur, um Fernsehen zu gucken und um völlig hirnlose Gespräche zu führen. Naja, das bringt mich eher zum Nachdenken über uns. Bleib zu überlegen, ob dies richtig ist, ob du glücklich bist.